Dialoge Seite 254. Zu Beginn des Budgetjahres wird der Vertreter der Finanzverwaltung sich folgendermaßen äußern. Nichts hat bis heute die Voraussetzungen des Voranschlages geändert. Ohne sich einer Täuschung hinzugeben, darf man mit voller Berechtigung hoffen, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren und trotz des Anleihendienstes das Gleichgewicht im Staatshaushalt hergestellt sein wird. Dieses so erwünschte Ergebnis, das in außergewöhnlich schwierigen Zeiten erzielt wurde, ist der beste Beweis, dass sich die Aufwärtsbewegung des öffentlichen Vermögens nicht einen Augenblick verlangsamt hat. Ist das nicht gut diktiert? Dialoge Seite 257. Der Steuerträger regt sich über ein unausgeglichenes Budget weniger auf, wenn man ihm diese Dinge immer wieder wiederholt und man kann sie ihm bis zum Überdruss wiederholen, ohne dass er jemals misstrauisch wird.